Im dritten Jahrtausend veränderte sich die Welt. Das Klima, die Nationen, alle waren in Aufruhr. Die Welt verwandelte sich in eine vergiftete, verdorrte Wüste, die man die verfluchte Erde nannte. Millionen Menschen drängten sich in einige wenige Megacities, wo herumziehende Straßenbanden von Wilden eine Gewalt schufen, ihrer das Rechtssystem nicht mehr Herr wurde. Das Gesetz, so wie wir es kennen, brach zusammen. Aus der Asche erhob sich eine neue Ordnung, eine Gesellschaft, eine neue Elite beherrscht wurde. Eine Elite mit der Macht gleichermaßen über Gerechtigkeit und Staat zu verfügen. Sie war die Polizei, das Gericht und der Verschwörer. Ein